Das ganze Jahr brauchst du dich auf die vier Tage, denn da fühlst du dich endlich frei. Den Rest des Jahres bist du dazu nicht in der Lage, doch an Fasching bist du voll dabei. Endlich auch mal hemmungsloses Saufen, das kann man sich sonst so schlecht erlauben. In verrückten Masken durch die Straße laufen und beim Umzug billige Bonbons glauben. Fasching ist eine schöne Zeit, da brauchst du nicht nur selbst zu sein. Fasching ist eine tolle Zeit, was das gecheckt wird, Mr. Hyde. Im Büro sind dann alle voll und offen. Im Chef kannst du auch mal die Meinung geigen. Beim Lumpen mal auf eine Stelle Nummer offen. Man sieht nasche Mädchen aus den Kleidern steigen. Lauter Zwingen im tobenden Mob. Spieße siehst du alt und auf den Straßen liegen. Kann man Tüten machen, grillen wir im Shop. Sollen und hübsche Menschen sich im Takt der Musik liegen. Fasching ist eine schöne Zeit, da brauchst du nicht du selbst zu sein. Fasching ist eine tolle Zeit, was kurz gecheckt wird, Mr. Heinz. Am Aschermittwoch ist dann alles vorbei. Straßenkehrer wegen den Fasching-Sprengwort. Du findest dir zurück im Alltag einerlei. Tiefe Ruhe legt sich wieder über den Ort. Einige singen durch die Straße, das auf einer Penne, denkst du dir? Übers Gesindel, das Meeting kann ein Voll an. Fasching ist vorbei, ja, was sind wir denn hier? Die Masken sind gefallen, die Narren sitzen brav in ihren Bürohallen. Keine Masken mehr zum Verstecken, die das Gefühl der Freiheit wecken. Masken sind gefallen, die Narren sitzen brav in ihren Bürohallen. Keine Masken mehr zum Verstecken, wie das